Einen Exhibitionisten hat die Frankfurter Polizei heute im Hutpark festgenommen. Eine Funkstreife war gegen 19.40 Uhr von einer Radfahrerin darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein junger Mann sich Frauen gegenüber entblößt habe. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten des Studenten habhaft werden. Während der Flucht hatte der 26-Jährige zwei Wollknäuel weggeworfen, die er unter seinem Pullover getragen haben soll. Da die Radfahrerin, die den Hinweis gegeben hatte, sich nach der Festnahme des Exhibitionisten entfernte, ohne ihre Personalien angegeben zu haben, bittet die Polizei sie, sich als Zeugin beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 755 4013 zu melden. Was ist los, Krötzke? Gib mir noch ein Bier. Du trinkst schneller heute. Ich hab den Beruf gewechselt. Dein Bier, bitteschön. Du glaubst mir nicht, Zapfer. Doch, doch, du hast den Beruf gewechselt. Der Job im Verlag, weißt du, hat echt keinen Spaß mehr gemacht. Ich hatte im Archiv unten im Keller kaum Einfluss auf das Verlagsprogramm. Also, du bist rausgeflogen, Großmal. Ich bin selbstständig jetzt, Privatdetektiv. Hast du Pistole? Bang. Hast du Lizenz? Hast du noch ein Bier? Vielleicht habe ich kurz einen Fall für dich. Wenn du nicht schon ganz ausgebucht bist, was wahrscheinlich ist, geh doch mal zu dem Tisch vor dem Klo. Da, wo der einsame Trinker sitzt, der hat Schwierigkeiten mit seiner Frau. Der Typ heißt Knobloch. Sie haben die Detektei Krötzke gewählt. Krötzke ist im Auftrag der Kundschaft zurzeit auf Achse. Erzählen Sie mir Ihre Probleme jetzt. Oh Gott, jetzt ist er total übergeschnappt. Herr Knobloch, ich habe meine Recherchen abgeschlossen. Bitte kommen Sie rein. Herr Knobloch, Ihre Frau ist eine aktive Frau. Was heißt das? Das heißt, Ihre Frau ist eine wundersame Frau. Kommen Sie zur Sache, Herr Krötzke. Frau Knobloch lässt nichts aus, was die Lust auf die Welt vergrößern könnte. Sie vögelt herum auf höchstem Niveau. Sie kennt sich aus in allen Spielarten, Unarten, Abarten der Liebe. Sie ist eine bizarre Persönlichkeit. Eigentlich müsste sie einige Hunderttausend auf dem Konto haben. Aber leider, Frau Knobloch macht alles umsonst. Männerfantasien. Hier die Beweise. Schöne Fotos. Aber warum gerade meine Frau? Sie sind halt ein Glückspilz, Herr Knobloch. Ich bring Sie um. Erst das vereinbarte Honorar. Dann, meinetwegen, das Mordsvergnügen. Krötzke. Detektei Krötzke? Nein. Man hat Sie mir wärmstens empfohlen. Ein Missverständnis. Ich bin in Not. Sie müssen mir helfen. Ich kenne Sie nicht. Entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit. Ich bin Frau Dr. Dinkelacker, eine Mutter. Und was hat Frau Dr. Mutter Dinkelacker für Probleme? Meine Tochter macht in 2 Wochen ihr Abitur, aber sie hat die Intelligenz meines Mannes geerbt. Ich möchte, dass Sie mir die Prüfungsaufgaben besorgen. Unmöglich. In einer Gesellschaft, die der unseren so ähnlich ist alles möglich. Ich muss Ihnen wohl nicht den Unterschied klar machen, Frau Dr. Dinkelacker, zwischen dem berechtigten Interesse einer Auskunft und der Anstiftung zu einer kriminellen Handlung. Ich zahle, Herr Krötzke. Ich bezahle Sie gut. Welches Gymnasium? Lessing. Ich brauche die Namen und die Adressen der in Frage kommenden Lehrer und Lehrerinnen, des Direktors, der Sekretärin, des Hausmeisters, der Putzfrauen. Noch heute. Josef ist ermordet worden. Wer ist tot? Er schrieb an einer Doktorarbeit über Deutschlands schöne Kriminalautorin. Keiner kannte sich in der Kriminalliteratur so gut aus. Von wem redest du? Die Studenten nannten ihn den keuschen Josef, weil er nichts mit Frauen hatte. Was erzählst du mir da, Verena? Keiner kam mit ihm aus. Ich kam ganz gut mit ihm aus. Zu mir hat er Vertrauen. Sogar auf seine Bude durfte ich. Mann, Josef Kastenholz war der Exhibitionist, den die Polizei im Hutpark geschnappt hat. Woher soll ich das wissen? Eine Radfahrerin hat der Polizei den Tipp gegeben. Feine Bekanntschaften hast du. Sie haben ihn erschlagen. Die Studentenbude hoch unterm Dach, ein Trümmerfeld. Die haben was gesucht. Haben Sie was gefunden? Ich habe einen Brief von ihm, datiert vom Tag seiner unrühmlichen Festnahme. Heute angekommen. Wenn Sie mich doch noch kriegen, könnte es Ärger geben. Glaub mir, Verena, es war alles anders. Ich kann es dir erklären, wenn man mir noch Gelegenheit gibt. Endlich wird's spannend, Josef. Nicht gerade viel. Eigentlich nichts. Tu dein Handwerk, Rützke. Such den Mörder. Ich glaube, ich spinne. Spinnst du? Nein. Verena, bitte, ich bin kein Detektiv. Ich mache ein paar Hausaufgaben, weil ich ein paar Scheine für Miete und Leben brauche. Ich ernenne dich zu meinem privaten Privatdetektiv. Zieh dich endlich aus. Ich bezahle dich, Schnüffler. Angemessen. Der Renault vom alten zum Ach- und Krach-Abitur ist schon verkauft. Liebst du mich eigentlich? Spanner finde ich geil. Jetzt wird er gleich anrufen. Pünktlich ist er. Die Pünktlichkeit stimmt in Zagreb. Die Gage auch. Davon kann man leben. Auf die Sekunde die Stimme des Herrn. Hier, Frankfurt. Chef, ich höre. Ja. Ja. Nein. Für Sie, Chef, tun wir alles. Was sagt er? Verstanden, Chef. Natürlich heute. Natürlich sofort. Was will er? Das kostet mehr. Das Doppelte. Heute. Sofort. Schönen Tag noch, Chef. Wem hast du es gegeben? Was ist los? Es gibt Arbeit. Sag schon. Zwei brave Bürger sollen frühzeitig in den Himmel. Der Exhibitionist zuerst. Die Radfahrerin grad hinterher. Mir ist was aufgefallen. Der Chef hatte immer den jugoslawischen Akzent. Jetzt hat er den kroatischen. Ein feines Gehör hast du. Hey, Sie. Sind Sie verrückt? Ich suche Sie seit Tagen und ich glaube, ich habe Sie gefunden. So blöd hat mich noch keiner angemacht. Ich habe Sie beobachtet. Seit 3 Tagen radeln Sie durch den Hutpark. Jedes Mal so gegen 1940. So auch heute. Zur Stelle, wo der Exhibitionist gestanden haben soll, also hier beim Nussbaum, gucken Sie ziemlich verstört hin. Ihr Radfahrertempo beschleunigt sich rapid jedes Mal. Was geht Sie das an? Sie haben sich bei der Polizei nicht gemeldet. Ist das ein Verbrechen? Was haben Sie gesehen im Hutpark? Ach, der spielte an seinem krummeligen Ding rum. Stand in der Zeitung, kam im Rundfunk. Der hatte unterm Pullover Brüste, das war mal komisch. Stand auch in der Zeitung, kam im Rundfunk. Was haben Sie auf Ihrem Fahrrad gesehen? Ach, einen blöden Wichser, der hat mich nicht gestört. Die sieht man ja überall. Warum denn die Polizei? Ach, die kam gerade vorbei. Übrigens, ein schönes Rad haben Sie. Meins stammt noch aus den 50er Jahren. Wer sind Sie eigentlich? Privatdetektiv. Ach, tot lache ich mich. Der Exhibitionist ist tot. Na und? Ermordet. Ich muss jetzt weiter. Herrgott, was haben Sie gesehen? Ich glaube, bloß gepinkelt hat er. Sie glauben? Ja, er hat gepinkelt gegen den Baum da. Nicht zu fassen. Eine Sensation. Er hat gegen einen Nussbaum gepinkelt. Ja, und dann ist er plötzlich wie verrückt losgerannt. Wie verrückt. Wovor haben Sie Angst? Tschö! Es gefällt mir nicht. Der Spanner vom Hutpark, den wir töten sollten, ist tot. Da ist uns einer zuvor gekommen. Aber der Chef braucht nicht zu wissen, dass andere unsere Arbeit machen. Es gibt Schwierigkeiten. Dabei hasse ich Schwierigkeiten. Meine Braut will nicht so, wie ich will. Was soll ich bloß machen? An derselben Stelle im Park steht wieder einer. Um die gleiche Zeit steht er da. Das müssen wir dem Chef melden. Ein Möchtegern. Rausgeschmissener Archivar bei einer blöden Satirezeitschrift. Arbeitsloser Alkoholiker. Keine Gefahr, sage ich. Kein Melden beim Chef, sage ich. Wo bleibt die Radfahrerin? Keine Spur von ihr. Vielleicht kennt der Möchtegerne. Jetzt am Nussbaum steht die Kleine. Wir werden ihn höflich fragen. Danke, Professor Reutzke, dass Sie mich empfangen. Aus gegebenem Anlass eine Selbstverständlichkeit. Professor Reutzke, Sie waren der Doktorvater des Ermordeten. Thema der Dissertation sind die erfolgreichen deutschen Krimiautorinnen. Summa cum laude, eine intelligente, bahnbrechende, kritische Arbeit. Ich werde dafür sorgen, dass sie posthum in einem renommierten Verlag erscheint. Josef war fasziniert vom Verbrechen und seiner Logik. Oder, je nach Sichtweise, Unlogik. Was können Sie über den Toten sagen? Er war mein bester Schüler. Verschlossen, eigenbrötlerisch, bei den Studenten nicht sonderlich beliebt. Verständlich bei einem genialen Menschen. Hatte er Feinde? Josef war mein Freund und Liebhaber. Sie wissen vielleicht, ich bin homosexuell. Meine Studentinnen und Studenten wissen das. Weil ich es öffentlich mache. Das von Rosa von Braunheim praktizierte Outing schätze ich nicht so sehr. Freiwillig. Das Leben muss freiwillig sein, auch das Gesellschaftliche. Zwang ist mir ein Gräuel. Wissen Sie, ob der Tote noch andere sexuelle Beziehungen hatte? Komische Frage. Denken Sie nach, es könnte wichtig sein. Sie fragen viel. Wer viel fragt, kriegt vielleicht eine Antwort. Vor 7-8 Monaten habe ich Josef einem interessanten, etwas bizarren Ehepaar vorgestellt und, sagen wir mal so, ausgeliehen. Er hat von den beiden meines Wissens Geld bekommen. Ein Studium in Frankfurt muss bezahlt sein. Der Kontakt dauerte nicht lange, genaues weiß ich nicht. Wir haben nie darüber gesprochen. Wo kann ich das Ehepaar erreichen? Die lieben Weins wohnen in Schmitten, Hegewiese 72, mitten im Taunusgrün. Reutzke hat angerufen. Was wollte er? Josef ist tot. Der Stricher? Man hat ihn ermordet. Hat das Reutzke gesagt? Der Professor war sehr nervös am Telefon. Er wird doch nicht seinen Liebsten. Er schickt uns einen Privatdetektiv ins Haus. Das hätte er nicht machen müssen. In 6 Wochen sind Kommunalwahlen. Ich will ohne Getöse in den Römer. Nie kann ein Frosch erröten. Man weiß nie, was aus einem Mord wird. Angsthase, Schlappschwanz, Versager. Die süße Litanei liebst du auf einen erfolgreichen. So magst du's, Dreckskerl, haben. Manche Herbsttage sind wie ein Frühlingstag. Oh! Kurzke. Wohnhaft. Frankfurt natürlich. Nichts ist natürlich in Frankfurt. Beruf? Arbeitsloser. Wer hat Sie verprügelt, Kurzke? Kommissar Meyer, ich weiß es nicht. Es waren 2 Männer. Ein älterer, ein jüngerer. Natürlich haben die nicht gesagt, was sie wollten. Nein. Nur stumm und gekonnt ihre Arbeit getan. Ja. Schlimm sehen Sie aus, Kurzke. Schlimm, schlimm, schlimm. An der Longue de Longue war ich nie. Warum behaupten Sie wieder besseres Wissen, Privatdetektiv zu sein? Wer brachte Sie auf die Schnapsidee? Das Fernsehen. Die Schnapsidee kam mir beim Fernsehen. Ich sehe jeden Abend, jede Nacht fern. Meine Lieblingssendungen sind offenbar Krimiserien. Besonders Krimiserien mit cleveren Privatdetektiven und Krimiserien mit brutalen Polizisten. Weiter, nur weiter, weiter so. Nachdem ich die Serien auch in Wiederholungen und auf allen Kabelkanälen gesehen hatte, wurde ich schlauer. Alle Privatdetektive schnüffeln auf eine ganz bestimmte Art und Weise herum. Sie benutzen alle, wenn sie gut sind, und sie sind alle gut, die gleiche Strategie und Taktik, um die unlösbaren Fälle zu lösen. Sie fragen einfach Leute, die was wissen oder die was verbrochen haben oder die was wissen und was verbrochen haben. In den guten Krimiserien gibt es immer Leute, die immer Bescheid wissen und gute Tipps gegen gute Bezahlung haben. Und immer welche, die eben halt was auf dem Kerbholz haben. Alle muss man erreichen, ausfragen und versuchen zu bestechen. So läuft das, Kommissar Meyer. Der Ermordete, Josef Kastenholz, arbeitete für uns, Vollidiot. Kastenholz war freier Mitarbeiter bei der Polizei. Er half uns bei der Aufdeckung der Werbemorde in den Frankfurter Parks. Er war unser Parkspezialist. Bis die blöde Kuh von Radfahrerin uns mit ihren dämlichen Sexfantasien dazwischenfunkte. Sie hat sich auf unseren Aufruf nicht gemeldet. Ich suche einen Mörder. Das darf jeder. Wir kriegen den Mörder unseres Mitarbeiters. Auch ohne einen Spaßvogel wie dich. Ich habe dir einen Roman mitgebracht. Eigentlich ein Romanmanuskript. Also einen unveröffentlichten Roman. Es wird immer komplizierter, Verena. Man hat mich zusammengeschlagen. Ein komischer Kommissar Meyer will mir ein Verfahren anhängen, weil ich unbefugt Detektiv spiele. Und du traktierst mich im überfüllten Schwille mit einem Roman oder Romanmanuskript. Du musst durchhalten, Grützke. Ich steig aus. Ach so, du liebst mich nicht mehr. Mein Auto verkauft, den sowieso keiner meiner Freunde verstanden hat, also für die Katz. Kein Honorar. Ich kann mir ein neues Auto kaufen. Dann Josef war Polizeispitzel. Was heißt das, wenn's stimmt, konkret? Der Exhibitionist im Park beobachtete, sah sich um im Auftrag der Polizei auf Kosten der Steuerzahler zur Sicherheit der Bürger. Der tüchtige staatliche Voyeur hat zum Beispiel den Mörder an 8 Berbern dingfest gemacht. Die Berbermorde gehen allerdings lustig weiter. Josef hat einen Roman geschrieben. Das Manuskript hat er mir vor ein paar Tagen zum Lesen gegeben. Heute habe ich ihn gelesen. Ein Student liebt eine Studentin. Die Studentin wird ermordet, der Student wird verdächtigt, weniger von der Polizei als vom Umfeld der Toten. Der Student stellt eigene Nachforschungen an. Er glaubt, die Mörderin in einer bisexuellen Ehefrau gefunden zu haben. Was soll der Quatsch? Gib dem Studenten einen anderen Namen. Josef Kastenholz zum Beispiel. Gib der Studentin einen neuen Namen. Nina zum Beispiel. Die beiden hatten was miteinander. Grützke, der Text ist autobiografisch. Mach eine Kopie. Bring die Kopie schnellstens Professor Reutzke. Der soll lesen, aber schnell. Kuss. Sie schon wieder. Haben Sie keine Freundin? Sie sind in Gefahr. Ich habe nicht die Absicht zu heiraten. Gestern wollten zwei Typen Auskunft über eine Kesser-Radfahrerin. Als ich ihnen keine geben konnte, schlugen sie mich zusammen. Ein älterer und ein jüngerer? Sie kennen die Schläger. Die rannten hinter dem Exhibitionisten her. Schmeißen Sie das Fahrrad zum Müll, färben Sie die Haare grün, sprechen Sie Spanisch, wechseln Sie den Beruf, wandern Sie aus. Und da muss ja was Nettes passiert sein. Vielleicht können Sie es mir sagen. Nein, die Pflaster im Gesicht sind ulkig. Meine Telefonnummer, Sie werden anrufen oder starben. Mein Mann empfängt Sie gern, auch wenn er wahlkampfbedingt keine freie Minute hat. Wir empfangen viel Besuch, aber ein Privatdetektiv hat uns noch nicht beehrt. Ich will nicht lange stören, ihr lieben beiden. Ich mach's kurz. Sie und Ihre Frau waren mit Josef Kastenholz befreundet? Wir kannten uns. Eine Freundschaft wurde nicht draus. Ihre Sex- und Privatgeschichten interessieren mich nicht. Ich will wissen, wer Kastenholz, ein Freund meiner Freundin, ermordet hat. Liebling, ich fände es gut, wenn du Herrn Grützke weiterhelfen könntest. Schon. Ich weiß zwar einiges, was in Frankfurt und Umgebung passiert, aber in einem speziellen Mordfall ohne spezifischen Hintergrund bin ich schon etwas überfragt. Natürlich stehe ich ihm mit Rat und Tat. Werden Sie meinen Mann auch wählen, Herr Grützke? Liebste, Herr Grützke hat momentan wirklich andere Sorgen. Der Mensch ist, was er denkt. Mein Mann denkt politisch. Er wird Ihnen helfen. Frankfurt, das wir lieben, muss eine echte europäische Metropole werden. Mit Banken, Büros und Boom ohne Ende. Ein Scharlatan, wer da noch ländliche Radfahrer-Idylle verspricht. Was zählt, ist das Bruttosozialprodukt. Und das ist mit Parks, Radwegen oder drögen Visionen wirklich nicht zu steigern. Berber, Drogenabhängige, besoffene Arbeitslose stören noch immer oder nachgerade das sonst so gefällige Stadtbild. Sie wohnen in einer weißen Villa, mitten im Taunusgrün, hoch über der Stadt, jenseits von Gut und Bös. Sicher bewacht. Oh, sicher lebt man im Wald auch nicht. Im Wald, da sind die Räuber. 3 Bilder sind uns vor 3 Wochen gestohlen worden. Moderne deutsche Maler. Teure Lieblinge meiner Frau. Die Alarmanlage war defekt. Wir legen auf sowas keinen besonderen Wert, leider. Die Kunst ist das Gewissen der Menschheit. Und sowas klaut man. Was wünschen der Herr? Die Dame in Lidl, die in der Bar etwas blass ihren Cocktail schlürft, jetzt das Etablissement fluchtartig verlässt. Was darf ich Ihnen bringen? Chablis Grand Cru. Bougreau. Meine Dame in Lidl. Schwarz natürlich. Schwarzes Haar, auch an den Beinen. Wahrscheinlich sehr streng, sehr schön, sehr anonym. Sie sind ein Witzbold. Besagte Dame hat eben gerade 20.000 Mark verspielt. Der eine gewinnt, der andere verliert. Er blickt nicht durch. Ich persönlich spiele nicht. Die Dame, die Sie nicht kennen, die aber öfter herkommt, verliert sie mehr, gewinnt sie mehr. Himmel und Hölle, Schnüffelschnauze, sind zum Verwechseln nah. Damit kann ich noch nicht einmal Monatsmiete bezahlen. Damit kann ich gerade 2 Monatsmieten zahlen. Die Lederdame spielt gern. Sie gewinnt. Sie verliert aber immer öfter. Kredit kriegt sie, wie sie will. Spielschulden zahlt sie pünktlich, auch wenn es eine Zeit braucht. Ihr Trinkgeld ist großzügig. Und er lebt davon. Und er lebt von der Diskretion im Bahnhofsviertel. Grützke, Sie sind mein Gast. Herr Vollenhals, Sie wollten mich sprechen? Bestellen Sie erstmal was. Ich empfehle Weinberg-Schneckeneier. Ein Vermächtnis Frankreichs an die Esskultur. Ich weiß nicht. Ödescargot, Schneckeneier, das Kilo 3000 Mark, so viel wie weißer Trüffel. Mehr als feinster Beluga-Kaviar. Ich weiß immer noch nicht. Sie können die rosagrauen Kügelchen auf Kartoffelküchlein essen. Es gibt sie in der Sauternsoße zum Hummer, in der Paprikasoße zum Barsch. Empfehlen kann ich das mit Schneckeneiern gefüllte Kalbsfilet. Das Absolute sind aber die mit Schneckeneiern garnierten Imperialaustern. Ich möchte lieber eine Fischsuppe à la Marseille. Wie Sie wollen. Das kenne ich. Ganz lustig, aber nicht umwerfend, findet eine Gastrojournalistin die Eier. 30 bis 45 Tage liegen die zarten Eier in einer würzigen Salzlake, um zur höchsten kulinarischen Raffinesse heranzureifen. Aber ein berühmter Koch namens Eiermann wettert auf meine Lieblingsspeisen. Ein Schickeria-Einfall auf Teufel komm raus. Ein konservativer Schwabe schwadroniert vom weiteren Schritt schnurstracks in die Dekadenz. Ich esse, wenn's gut ist, alles. Alles, wenn's gut ist, schmeckt mir. Am liebsten hier im Restaurant Lyon. Nicht, weil Lyon Frankfurts Patenstadt ist. Ich mache viel Geld in Lyon, zugegeben. Aber ich lasse mir auch viel Zeit beim Essen. Zur Sache, Schätzchen. Ich bin mit den lieben Weins befreundet. Vielleicht mehr als das. Ich will, dass Sie die Leute in Ruhe lassen. Ich habe Ihnen nur ein paar Fragen in einem Mordfall gestellt. Jede Frage in einem Mordfall irritiert die Öffentlichkeit, besonders in Frankfurt. Herr Liebenwein steht mitten im Wahlkampf. Frau Liebenwein führt eine gutgehende Lederboutique in der Goethestraße. Die besten Kreise kaufen dort Leder. Wenn Sie sich etwas zurückhalten könnten, ohne natürlich Ihre notwendige Arbeit zu vernachlässigen, wäre ich Ihnen dankbar. Ich könnte Ihnen bei Bedarf Aufträge verschaffen. Die Wirtschaft braucht Leute wie Sie. Wussten Sie, Vollenhals, dass Frau Liebenwein eine Spielerin ist? Wie sich das anhört, Grützke. Frau Liebenwein besucht zugegeben von Zeit zu Zeit in Bad Homburg das Casino, um zwischen 2 Champagnergläschen ein Spielchen zu machen, zum Zeitvertreib. Sie ist doch häufig Gast in den illegalen Spielspielungen rund ums Bahnhofsviertel. Da geht's nicht immer freundlich zu. Eine Woche habe ich im Naturfreundehaus, das Sie kaum vom Hörensagen kennen, gewohnt. Die Liebenweinvilla immer im Visier, nächtens den nächtlichen Ausflügen einer emanzipierten Geschäftsfrau hinterher. Das Privatvergnügen ist privat. Der vollen Hals. Ich versuche, einen Mord aufzuklären. Und sonst gar nichts. Ich esse, Grützke, auf Ihre Gesundheit. Ist es eine Drohung? Die Interpretation meiner Sätze liegt ganz bei Ihnen. Grützke. Liebenwein. Grützke, Sie müssen für mich arbeiten. Ich habe Arbeit für Sie. Ich werde erpresst. Haben Sie eine Ahnung von wem? Natürlich nicht. Es ehrt mich, Herr Liebenwein, dass Sie an mich denken. Aber ich bin ein kleiner Fisch in der Branche. Beauftragen Sie einen bekannteren Kollegen. Nein, ich will Sie. Sie sind der Richtige. Dann muss ich alles wissen, was Sie wissen. Ich weiß nichts. Sagen Sie es mir trotzdem. Ja, ich habe den Roman gelesen und ich gestehe mit wachsendem literarischen Vergnügen. Was kann ich für Sie tun, Herr Grützke? Verena und ich sind der Meinung, dass in dem autobiografischen Roman der Schlüssel steckt zur Aufdeckung eines Mordes. Der Mord an Nina, Josefs Freundin. Der Mord wurde nie aufgeklärt. Vielleicht etwas an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß von Ninas tragischem Tod und von Josefs Qualen. Die beiden waren vielleicht ein Paar. Als Sprachwissenschaftler interpretiere ich einen Text unter sprachlichen Kriterien. Ich bin kein Kriminologe. Professor Reutzke, im Roman wird präzise erzählt, wie der Mord passiert und warum er passiert. Der Ich-Erzähler sucht die Bekanntschaft der Verdächtigen. Er erfährt am eigenen Leib die skurrilen Sexpraktiken, die vorher schon Nina kennengelernt hatte. Die Musik ist blind, die Bildhauerei taub, die Malerei stumm. Nur die Literatur ist sinnlich. Sie haben eine grausame, gegen den Sex gerichtete Fantasie, mein Fräulein. Ich bin nicht Ihr Fräulein, Professor. Fakt ist, Josef kannte die Mörderin, die die Geliebte seiner Freundin war. Wie später Josef der Liebhaber der Mörderin war. Gewagte logische Konstrukte. So habe ich Literatur nicht gesehen. Ich glaube, ich muss umdenken. Auch wenn alles nur ein intelligentes Sprachspiel ist. Nein. Professor Hand aufs Herz. Kennen Sie jemanden, auf den die Beschreibung passt? Ja, aber allein der Gedanke geht doch entschieden zu weit. Ich bin's, die Radfahrerin. Hallo. Ich sollte doch anrufen. Schön, dass du es tust. Ich habe deine Ratschläge befolgt. Das Fahrrad ist verkauft, ich fahre jetzt dein Auto. Mein Leben hat sich total verändert. Du weißt, dass ich nichts gesehen habe. Ich weiß. Haben wir es geschafft? Ich hoffe, das war's. Es war nicht ungefährlich, was? Herr Grützke, eine Überraschung. Goethestraße. Oft habe ich vor dem Schaufenster gestanden, die schönen Sachen mit den schönen Preisen bestaunt. Ohne je was kaufen zu können. Nicht wissend, dass Sie, Frau Liebenwein, die Chefin im Lederparadies sind. Sind Sie interessiert an Jacken, Hosen, Stiefeln? Oder eher als Kenner und Liebhaber am reichhaltigen Angebot im Intimbereich? Wir haben alles, fast alles. Ganz schön obszön. Warum erpressen Sie Ihren Mann? Ich höre wohl nicht recht. Oh doch, Frau Liebenwein. Sie haben richtig gehört. Warum sollte ich sowas tun? Spielschulden. Ich habe, wie Sie sehen, ein gut gehendes Geschäft. Meine Freizeit kann ich bezahlen. Trotzdem tun Sie's. Ich liebe meinen Mann. Eine Leidenschaft ist stärker als eine simple Liebe. Womit wird mein Mann eigentlich erpresst? Mir hat er nichts davon gesagt. Bisexuelle masochistische Neigungen, für einen Politiker tödlich. Ich arbeite für Ihren Mann. Es handelt sich scheinbar um ein größeres Missverständnis. Hätten Sie Zeit für das notwendige Gespräch? Es tut uns leid, Chef. Leider, die Radfahrerin lebt noch. wenn sie nicht gestorben ist. Sie ist wie weggeputzt. Vom Erdboden verschwunden, als wenn uns einer zuvorgekommen wäre. Chef, Frankfurt ist eine unübersichtliche, unverschämte Provinzstadt. Profis tun sich da schwer. Ja, die verdoppelte Gage ist da. Wir haben gedacht, wir machen jetzt mal Urlaub und besuchen sie in Zagreb, Chef. Warum? Ganz einfach, in Kroatien ist einfach mehr los als in Frankfurt. In Frankfurt findet man ja nicht mal eine Radfahrerin. Fluchend aufgelegt, sauer. Die Sonne hat Flecken, aber die Flecken geben keine Schatten. Ich mache keinen Urlaub in Jugoslawien oder wie das Land heißt. Mit meiner Jugendliebe, die ich gestern wieder lieben gelernt habe, geht's in den Schwarzwald. Dort gibt's noch Schatten unter den sterbenden Tannen. Ich geh zu meiner Braut, die nie will, was ich will, und frage sie, wohin sie will. Warum verreist man eigentlich? Um mehr Schufte kennenzulernen. Lieben Wein, ich weiß, wer sie erpresst. Jeder Charakter ist ein Irrtum. Sie, Grützke, haben Charakter. Frau Liebenwein, wollen Sie es Ihrem Mann sagen? Was soll meine Frau sagen? Ich hab's getan. Du hast? Spielschulden. Es wurden immer mehr. Ich brauchte das Geld. Nimm's nicht persönlich, Liebling. Auf meine Weise habe ich dir im Wahlkampf geholfen. Meine kostspieligen Spielereien durften unter keinen Umständen in die Öffentlichkeit. Alles bleibt wie immer unter uns. Grützke, wie hat die Eintracht gespielt? Hat Anthony Yeboah wieder ein Schwarze getroffen? Liebenwein, Sie haben Josef Kastenholz ermordet. Lächerlich. Eine Lächerlichkeit. Man will mich politisch kaputt machen. Sie vermuteten, Kastenholz würde Sie in Kenntnis Ihrer sexuellen Neigungen erpressen. Kastenholz würde die Bilder deutscher Meister, die Sie Ihrer Frau, die Sie hörig sind, geschenkt haben, stehlen. Sie stellten Kastenholz, den Sie hassten, weil er Ihnen in allen Belangen überlegen war, zur Rede. Der hatte nur Hohn und Spott für Sie und Ihre Politikambitionen übrig. Es kam, wie es kommen musste. Der tief Gedemütigte schlug grausam zurück. Aus einem Streit wurde Mord und Totschlag. Liebling glaubt dem Kerl kein Wort. Der brennt vor Ehrgeiz, der geht über Leichen. Als die Erpressung lustig weiterging, schalteten sie geschockt Grützke ein, mit dem Hintergedanken, Grützke besser unter Kontrolle zu haben. Denn ich suchte ja den Mörder. Sie. Es ist den Leuten nicht immer begreiflich zu machen, dass ein toter Körper aussieht wie ein lebender. Übrigens, ich habe mit Ihrer Frau geschlafen. Wen interessiert's? Die Polizei. Ihre Frau war immer dieselbe starke Persönlichkeit. Bei mir, bei Josef und bei Nina. Die Sie, Frau Liebenwein, ermordet haben, wie es im Roman steht. Roman? Was für ein Roman? Sie wissen, Liebenwein, was im Roman steht, auch wenn Sie den Roman nicht kennen. Sie kennen Ihre Frau. Nina wollte nicht mehr gehorchen. Im Gegenteil. Nina rebellierte. Sie wollte sein wie ich. Das darf keiner. Sie hat ihren Tod verdient. Entweder ist einer krank oder kriminell. Oder beides. Verhaften Sie uns. Das kann ich nicht. Das ist mir nicht erlaubt. Ich bin ja noch nicht mal Privatdetektiv. Grützke, das war's. Nein. Rüber runter, Grützke. Aussagen der Herrschaften. Sie wollten nur beweisen, wer der Chef hier ist. Liebenwein, Ihre Frau ist tot. Sie sind verhaftet. Eine tote Frau ist kein Fehler. Den Politiker abführen. Es ist gerade noch hell genug zu sehen. Bis es dunkel wird. Jetzt dreht der auch durch. Aussagen, Kommissar Meyer.